Impuls. Der erste Moment. Zum besseren Verständnis meiner Aktivitäten möchte ich den Weg, welchen ich begehe, von Anbeginn an aufzeigen. Das mache ich in einer beschreibenden Weise. Dazu habe ich das Metier einer Sprachgestaltung erlernt, um von jenen Prozessen, welche bei mir ablaufen, sprechen zu können. Zur Stunde Null meines Handelns habe ich bereits eine Position inne. Entsprechend meines mentalen Zustands ist meine Positur derweil gewesen. Beides habe ich belassen, wie es erschienen ist. An beidem habe ich nicht manipuliert. Stattdessen versuche ich meine Situation zu klären, indem ich aktiv werde und etwas tue. Das ist mir eine Vorgabe gewesen. An sie habe ich mich gehalten. Nun betreibe ich etwas, was zur momentanen Situation gut gepasst hat. In der Regel ist genau das der Moment für mich, zu welchem ich damit begonnen habe, Yoga zu üben. Jedoch gestehe ich es mir zu, keine Ternübungen durchzuführen, sondern bleibe, wo ich bin und wie ich bin. Auch würde ich mich nicht drangsalieren wollen. Das ist alles gar nicht so spaßig gewesen, was ich vormals beim praktischen Anwenden der Yoga-Übungen erfahren habe. Darum bin ich mittlerweile etwas vorsichtig im Umgang damit. Ich betrachte mich als ein Ganzes für das Gesamte meiner Person und schaue mir mich an. Ich gehe nach und nach die unterschiedlichen Eigenheiten von mir durch. Da betrachte ich meine Kräfte. Sie sind bereits in Balance gewesen. Da kann und will ich sie allenfalls ansprechen, um meine Mobilität zu erhalten. Dazu reduziere ich jene Kraft an mir lokal, welche ich dafür erwählt habe. Dadurch kommt eine Bewegung zustande. Bis zu einem gewissen Punkt lasse ich das geschehen. Im Grunde beruhige ich mich sogleich. Damit habe ich meine Bereitschaft sichergestellt. In ihr verharre ich, ohne in den Zustand einer Regungslosigkeit zu geraten. Ich führe kleine motorische Spiele durch und summe, surre oder brumme etwas vor mich hin. Damit geht es mir gut. Alles Weitere ergibt sich infolgedessen bei mir. Idee. Die erste Lektion. Das Belassen des wesentlichen Anteils einer Sache, wie er vorgegeben ist, soll der wahre Weg zu sich selbst sein. Auch wir möchten bestehen. Doch wie sollen wir das tun können, wenn wir alles immerzu in Frage gestellt haben? Von etwas müssen auch wir ausgehen. Etwas wird uns bereits zu eigen sein, was gehört sein möchte. Der Zugang zur Welt und der Zugang zu uns sollen von einer gleichen Art sein. Möchten sich diese zwei Dinge auch klar unterscheiden, so liegen sie doch auf einer geraden Linie. Da haben wir alles zu belassen, damit es erscheinen kann. Was erschienen ist, wirkt sich irgendwann aus. Damit haben wir einen kurzen Weg gewählt. Er ist eine Teilstrecke des unverkürzten Wegs gewesen. Somit wird er ein Anteil davon sein und auf ihm liegen. Tangential knüpfen solche kurzen Wege aneinander an und ergeben ein Gesamtbild unseres Wesens. Das Dasein von uns wird durch einzelne Schritte gekennzeichnet, welche zu mehr oder minder klar vernehmbaren Emanationen geführt haben. Ohne sie ist nichts geschehen, ohne sie würde aber auch nichts gut gehen. Da haben wir es alsbald eingesehen, dass eine Verwirklichung von uns unabdingbar gewesen ist. Sie brauchen wir keineswegs zu forcieren. Was geschieht, soll von sich aus geschehen. Wie auch soll es sonst wahr sein? Da haben wir es vorausgesetzt und anerkannt, dass wir einem System von Bedeutungen zugehörig sind. Ein solches ist virtuell dem Gegebenen eingeschrieben. Wir bezeichnen es als eine Wahrheit und kennen davon allein nur einen Bruchteil. Alles Weitere müssen wir uns denken. Dazu müssen wir uns etwas zuzuordnen lernen. Eine Annahme des Vorgegebenen soll dafür ein Schlüssel sein, welcher sich zu manchem eignet. Die wesentliche Sache, welcher wir zugehören, soll die Bedingtheit unserer Person sein. Wir haben für sie zu sorgen und für sie einzutreten. Damit sind wir anderen Leuten ein Vorbild gewesen. Das sind wir im Guten wie auch im Schlechten geworden. Jene, von uns gewählten Wege haben etwas ausgemacht, was mit unserem Lebensglück in Beziehung gestanden hat. Alles kommt auf seine Weise vor. Da sind vielerlei Dinge geschehen, auf die wir stets reagiert haben. Damit haben wir uns selbst blockiert. Wir haben uns mit solchen Sachverhalten konfrontiert, welche niemandem etwas Gutes eingebracht haben. Doch das ist kein Weg für einen tüchtigen Menschen gewesen, dass er sich allem entgegengestellt hat. So kommt man keinesfalls zum Zuge. Währt ein solcher Moment der Blockade zu lange bei uns an, dann versagen wir mit Sicherheit. Das Geschick, mit dessen Zuhilfenahme wir auftreten und vorkommen, bedeutet uns etwas. Darum haben wir uns im Dasein auszurichten. Manches müssen wir erst einmal aufzuheben wissen, ehe wir es erhalten können. Was wir aufheben sollen, wird zuvorderst eine Veränderung dessen sein, was uns als Bedingung für dieses Dasein vorgegeben worden ist. Da nehmen wir es an, dass es ein System verkörpert hat. In ihm befinden wir uns, es ist uns zudem einbeschrieben. Für ein Innen und ein Außen gelten die gleichen Normen. Diese Welt erscheint in uns und wir erscheinen in ihr. So sind wir gewesen, so ist alles erschienen.